Der indianische Talking Stick. Indianerhäuptlinge von Stämmen in den USA und Kanada, die ich trainiert hatte, machten mir ein wundervolles Geschenk. Einen exquisit geschnitzten, 1,5 Meter langen Talking Stick, in den der Name Bald Eagle, kahler Adler, eingraviert war. Der Talking Stick spielt bei den amerikanischen Ureinwohnern schon seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Mehrere Gründungsväter der USA, besonders Benjamin Franklin, wurden sogar von Häuptlingen der Irokesen in den Ideen unterwiesen, die hinter ihm stehen. Er ist eines der stärksten Kommunikationswerkzeuge, die ich kenne, denn er ist einerseits ein Gegenstand, den man anfassen kann, und verkörpert andererseits ein Konzept, das ungemein synergetisch ist. Der Talking Stick führt uns plastisch vor Augen, wie es Menschen mit unterschiedlichen Ansichten gelingen kann, sich durch gegenseitigen Respekt zu verstehen, sodass sie ihre Meinungsverschiedenheiten und Probleme dann synergetisch oder doch zumindest durch einen Kompromiss lösen können. Die Theorie hinter dem Talking Stick sieht so aus. Immer wenn Leute zusammenkommen, ist der Talking Stick dabei. Nur die Person, die ihn gerade hält, darf sprechen. Solange sie den Talking Stick haben, dürfen nur sie selbst reden, bis sie überzeugt sind, dass sie verstanden wurden. Niemand anders darf seinen Standpunkt darlegen, Gegenargumente anführen, Zustimmung äußern oder Einwände vorbringen. Die anderen dürfen nur versuchen, sie zu verstehen und dieses Verstehen dann in Worte zu fassen. Manchmal werden sie ihren Standpunkt neu formulieren müssen, um sicherzustellen, dass sie sich verstanden fühlen. Manchmal werden sie auch einfach spüren, dass sie sie verstehen. Sobald sie sich verstanden fühlen, müssen sie den Talking Stick an den Nächsten weitergeben und dann daran arbeiten, dass er sich verstanden fühlt. Wenn er seinen Standpunkt darlegt, müssen sie einfühlend zuhören und ihn mit ihren eigenen Worten wiedergeben, bis er sich wirklich verstanden fühlt. So übernehmen alle Beteiligten die Verantwortung für die gesamte Kommunikation, für das Sprechen und das Zuhören. Wenn sich dann alle Parteien verstanden fühlen, passiert gewöhnlich etwas Erstaunliches. Die negative Energie löst sich auf, die Streitereien legen sich, der Respekt voreinander wächst und die Leute werden kreativ. Neue Ideen tauchen auf, dritte Alternativen werden sichtbar. Denken Sie daran, jemanden zu verstehen bedeutet nicht, ihm zuzustimmen. Es bedeutet vielmehr, mit seinen Augen, seinem Herzen, seinem Verstand und seinem Geist sehen zu können. Verstanden zu werden ist eines der tiefsten Bedürfnisse unserer Seele. Wenn dieses Bedürfnis erfüllt wurde, kann der persönliche Fokus sich zu einer interdependenten Problemlösung verschieben. Wird dieses sehr intensive Bedürfnis jedoch nicht erfüllt, brechen Macht- und Revierkämpfe aus. Dann wird die Kommunikation defensiv und abwehrend. Manchmal kommt es zu Streit und sogar zu Gewalt. Unser Bedürfnis, verstanden zu werden, ist mit dem Bedürfnis unserer Lungen nach Luft vergleichbar. Wie stark wären Sie motiviert, sich Luft zu verschaffen, wenn aus dem Raum, in dem Sie sich befinden, plötzlich die ganze Luft abgesaugt würde? Wären Sie daran interessiert, eine Diskussion zu führen oder eine Meinungsverschiedenheit zwischen Ihnen und den anderen beizulegen? Natürlich nicht. Sie würden nur eines wollen. Für andere Dinge wären sie erst offen, nachdem sie die Luft bekommen hätten. Sich verstanden zu fühlen bedeutet, psychisch Luft zu bekommen. Natürlich kann der Prozess, über den wir gerade gesprochen haben, auch ohne Talking Stick im Kopf der Leute ablaufen. Dann wird die Verantwortlichkeit, mutig zu sprechen und einfühlend zuzuhören, allerdings nicht mit so greifbarer Disziplin weitergereicht. Wenn man tatsächlich einen physischen Stock benutzt, werden die Aufmerksamkeit und das persönliche Interesse enorm stark fokussiert. Dazu braucht man aber nicht unbedingt einen echten Talking Stick. Ein Bleistift, ein Löffel oder ein Stück Kreide tun es auch. Jeder Gegenstand, den man anfassen kann und der dem Sprecher physisch die Verantwortlichkeit auferlegt, ihn erst und nur dann weiterzugeben, wenn er sich verstanden fühlt. Haben Sie nicht auch schon in Meetings gesessen, wo Sie deutlich spüren konnten, dass andere mit verborgenen Absichten arbeiteten? Wenn Sie bei solchen Meetings das Talking-Stick-Konzept einführen würden, könnten Sie ungeheuer viel bewirken. Falls es Ihnen unangebracht erscheint, tatsächlich einen Stock oder einen Bleistift zu benutzen, sollten Sie die Grundidee erläutern. Sprechen Sie einfach gleich zu Beginn darüber, bevor die Leute sich emotional in die entscheidenden Dinge verbeißen. Auch wenn Sie das Meeting nicht selbst leiten, können Sie etwas sagen. Wir werden heute über eine Reihe wesentlicher Dinge sprechen, die vielen von uns sehr wichtig sind. Um uns die Kommunikation zu erleichtern, könnten wir doch vereinbaren, dass niemand seinen Standpunkt vorbringen darf, solange er den Standpunkt seines Vorredners nicht so dargelegt hat, dass dieser sich verstanden fühlt. Dadurch wird zwar nicht der Talking Stick als solcher eingeführt, wohl aber die Essenz der Idee, da niemand seinen Standpunkt darlegen darf, solange der andere nicht sagen kann, dass er sich verstanden fühlt. Schrecken Sie noch vor diesem Prozess zurück, weil er Ihnen zu umständlich vorkommt, vielleicht sogar kindisch und ineffizient? Ich versichere Ihnen, dass Sie sich da gewaltig irren. Er erfordert nämlich so viel Selbstbeherrschung und verleiht der Kommunikation so große Reife, dass er, auch wenn er zunächst ineffizient wirken mag, sehr, sehr effektiv wird. Das heißt, er bringt die gewünschten Ergebnisse in Form von Synergie bei den Entscheidungen wie auch bei den Beziehungen, Bindung und Vertrauen. Ein Meeting mit Ihnen als Facilitator des Talking Stick-Konzepts könnte folgendermaßen ablaufen. Sylvia und Roger sitzen in einem Meeting. Mitten hinein in Sylvias Bemühungen, ihren Standpunkt darzulegen, sagt Roger: »Ich bin anderer Ansicht als Sylvia. Ich finde, wir sollten...« Sie unterbrechen ihn. »Entschuldigen Sie, Roger, wissen Sie noch, was wir als Hilfe bei unserer Kommunikation vereinbart haben?« Roger antwortet: »Ach ja, ich soll zuerst Sylvias Standpunkt wiedergeben, dann kann ich meinen darlegen.« Sie erwidern: »Nein, Roger. Sie sollen nicht Sylvias Standpunkt wiedergeben. Sie sollen ihn so wiedergeben, dass sie zufrieden ist. Dann können Sie Ihren eigenen Standpunkt darlegen.« »Ach ja, richtig. Also, wie sieht Sylvias Standpunkt aus, Roger?« Er versucht, ihn wiederzugeben. »Trifft das zu, Sylvia?« »Nein, überhaupt nicht. Was ich zu sagen versuche, ist, dass...« Roger unterbricht sie erneut. »Noch einmal, Roger. Wie lautet unsere Grundregel?« »Ach ja, ich soll Sylvias Standpunkt so wiedergeben, dass sie zufrieden ist.« Also bemüht er sich, zum ersten Mal Sylvia tiefer zuzuhören und ahmt sie im Wesentlichen nach. »Wie war das, Sylvia?« fragen sie. Sie antwortet: »Na ja, er hat mich nachgeahmt, aber den Geist meines Standpunktes hat er überhaupt nicht erfasst.« »Tut mir leid, Roger. Versuchen Sie es nochmal.« »Wann bin ich denn dran? Wann komme ich endlich an die Reihe? Ich habe mir mit meinen Leuten 2 Nächte um die Ohren geschlagen, um mich auf dieses Meeting vorzubereiten.« »Erinnern Sie sich an die Grundregel, Roger? Niemand darf dieses Stadion ohne Eintrittskarte betreten, und das bedeutet, dass der andere sagen muss, er verstehe dessen Standpunkt.« Also wird er hin und her gerissen zwischen den Bedürfnissen seines Egos, verborgenen Absichten, seinem Wunsch zu sprechen und der Erkenntnis, dass er nicht mitmachen darf, solange er Sylvia nicht so verstanden hat, dass sie zufrieden ist. Und er hört zum ersten Mal wahrhaft einfühlend zu. Sylvia sagt: »Danke, Roger. Ich fühle mich wirklich verstanden.« »Okay, Roger. Jetzt sind Sie dran.« Roger sieht sie an und sagt: »Ich stimme Sylvia zu.« Meiner Erfahrung nach werden die Leute, wenn sie wirklich versuchen, sich gegenseitig zu verstehen, in den meisten, allerdings nicht in allen Fällen, letztendlich Übereinstimmung erreichen. Warum? Weil über 90% aller Kommunikationsprobleme durch Unterschiede bei der Semantik oder bei der Wahrnehmung verursacht werden. Anders ausgedrückt: Die Leute definieren Wörter und Begriffe unterschiedlich, Semantik, oder interpretieren die Daten unterschiedlich, Wahrnehmung. Wenn sie einander aber mit echter Einfühlsamkeit zuhören, also innerhalb des Bezugsrahmens des anderen, verschwinden sowohl die semantischen als auch die Wahrnehmungsprobleme. Dann hören Sie nämlich aus dem Bezugsrahmen des jeweils anderen heraus zu. Sie spüren, wie der andere Wörter und Begriffe definiert oder wie er Bedeutungen und Daten interpretiert. Sie benutzen jetzt die gleiche Sprache. Das ermöglicht es Ihnen, bei den restlichen 10% echter Meinungsverschiedenheiten mit der Problemlösung voranzukommen. Der Geist des gegenseitigen Verstehens ist so affirmativ, so heilend und verbindend, dass die Leute ihre Meinungsverschiedenheiten dann freundlich besprechen und gewöhnlich in der Lage sind, sie durch Synergie oder zumindest durch einen Kompromiss zu lösen. Auch Schweigen ist ein Schlüssel zur Kommunikation nach dem Talking-Stick-Konzept. Wer anfangen will, anderen gegenüber tiefe Einfühlsamkeit zu zeigen, muss ruhig sein und auch schweigen können. Robert K. Greenleaf bemerkte zur Macht des Schweigens: Man darf keine Angst vor einem kleinen Schweigen haben. Manche empfinden Schweigen als unangenehm oder bedrückend. Zum entspannten Führen von Dialogen gehört aber, dass wir ein bisschen Schweigen begrüßen. Es ist oft eine für uns verheerende Frage, doch manchmal ist es wichtig, dass wir sie uns stellen. Wird es wirklich besser sein als das Schweigen, wenn ich sage, was ich sagen möchte?